Herzlich willkommen hier, liebe Zuhörenden, in meiner Küche. Herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast. Setzt euch hin, kommt zur Ruhe und trinkt einen Tee. Apropos Tee, möchtest du Tee, Flor? Ja, bitte, Johannes. Hallo, Johannes. Hallo, liebes Publikum. Konzept von unserem Podcast ist, einer schlägt dem anderen einen Film vor. Und weil das Wort vorschlagen ein Euphemismus ist für, du guckst den jetzt, egal ob du möchtest oder nicht. Junge. Den musst du gesehen haben. Und natürlich auch, den müsst ihr gesehen haben. Denn, das sei gesagt, wir werden sehr viel spoilern. Das heißt, wir gehen so ein bisschen davon aus, dass ihr entweder den Film gesehen habt oder kein Problem damit habt, Spoiler zu einem Film zu hören, den ihr noch nicht gesehen habt. Wir haben einen sehr unterschiedlichen Filmgeschmack. Oft, nicht immer. Es gibt auch viele Filme, auf die wir uns einigen können. Aber es gibt doch so ein paar Filme, die Johannes auswählt, wo ich sage, so viel Kitsch, so viel Schmalz. Und es gibt Filme, die ich aussuche, wo Johannes sagt, den habe ich nicht verstanden. Was? Das habe ich nie gesagt. Ich habe das immer so formuliert, dass es so klingt, als hätte ich eine Kritik, aber ich habe ihn eigentlich nicht verstanden. Den habe ich nicht verstanden. Den habe ich nicht verstanden, ist eigentlich immer die Frage, was will uns jetzt dieser Film eigentlich sagen? Nein, ich sage dann immer, dass der Filmemacher selbst nicht weiß, was er sagen will. Okay, das stimmt. Das ist dann die direkt anschließende Kritik. Irgendwas, um Johannes zu ärgern, finde ich immer. Und er findet auch öfter mal was, um mich zu ärgern. Ja, aber ich mein's schon ernst mit dir, Plor. Ich mein's auch ernst mit dir. Ich möchte, dass du meine Filme magst. Jedes Mal, selbst wenn du total irritiert davor sitzt. Ich gebe dir die Filme nicht, um dich zu ärgern, sondern ich gebe dir die Filme, damit du sagst, oh, interessant, das hat meinen Horizont erweitert. Was zur Hölle soll dann Blue Movie? Alter, die Geburtsstunde des Golden Age of Porn. Müssen wir da wirklich nochmal drüber reden? Nein, okay. Hört euch die Episode so an. Wir hatten sehr viel Spaß.